Abschnitt 4 aus Armadale, erster Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 3, Teil 2. Der Doktor war der Erste, der den Zauber des Schweigens brach, der alle Anwesenden gefangen zu halten schien. Er näherte sich dem Kranken und betrachtete ihn mit großer Besorgnis. Mrs. Armadale erhob sich von den Knien und trug dann, nachdem sie die Erlaubnis ihres Gatten abgewartet, die beschriebenen Briefbogen, die sie aus dem Pulte genommen, nach dem Schreibtisch, an welchem Mr. Neal wartete. Mit begierigem und glühendem Antlitz, in der heftigen Gemütsbewegung, welche die letzten Augenblicke hervorgerufen, schöner als je, wählte sie mit frauenhafter Sorglosigkeit ihrem Impulse folgend das geeignetste Mittel, um ihren Zweck zu erreichen, und flüsterte ihm zu: »Lesen Sie es von Anfang an laut vor. Ich will und muss es hören.« Ihre Augen warfen die Strahlen ihrer Glut in die seinigen, ihr Atem strich an seiner Wange hin. Ehe er zu antworten, ehe er zu überlegen vermochte, war sie an die Seite ihres Gatten zurückgekehrt. Sie hatte nur einen Augenblick gesprochen, und in diesem Augenblicke hatte ihre Schönheit den Schotten ihrem Willen unterwürfig gemacht. In widerstrebender Anerkennung seiner Unfähigkeit, ihr zu widerstehen, schlug er die Stirn runzelnd die Blätter des Briefes um, blickte die leere Stelle an, wo der Hand des Schreibenden die Feder entfallen und einen Tintenfleck verursacht hatte, blätterte zum Anfang zurück und sprach im Interesse der Gattin die Worte, welche diese selbst ihm in den Mund gelegt hatte. »Sie wünschen vielleicht einige Verbesserungen zu machen, Sir«, begann er, indem er seine Aufmerksamkeit anscheinend auf die Papiere heftete und dabei sehr das Ansehen hatte, als ob er sich wieder seinem mürrischen Temperament hinzugeben im Begriff sei. »Soll ich Ihnen vorlesen, was Sie bereits geschrieben haben?« Mrs. Armadale auf der einen Seite am Kopfende des Bettes und der Doktor auf der anderen Seite, die Finger auf den Puls des Kranken drückend, erwarteten mit verschiedenartiger Besorgnis die Antwort auf Mr. Neals Frage. Mr. Armadales Blicke wandten sich prüfend von seinem Kinde auf seine Gattin. »Du bestehst darauf, es zu hören«, sagte er. Sie atmete schnell, ihre Hand suchte die seinige, dann neigte sie schweigend das Haupt. Ihr Gatte schwieg. Er ging, die Blicke auf sein Weib heftend, heimlich mit sich zu Rate. Endlich hatte er seinen Entschluss gefasst und gab zur Antwort: »Lesen Sie und hören Sie auf, wenn ich es Ihnen sage.« Es war fast 1 Uhr und die Hotelglocke rief die Gäste zum Mittagsmahl. Die schnellen Fußtritte und das zunehmende Stimmengesumme drangen bis ins Zimmer, als Mr. Neal das Manuskript vor sich auf den Tisch legte und folgendermaßen zu lesen begann. »Dieser Brief ist an meinen Sohn gerichtet, der denselben lesen soll, sobald er alt genug ist, um ihn zu verstehen. Da mir alle Hoffnung genommen ist, dass ich lange genug leben werde, um meinen Sohn erwachsen zu sehen, bleibt mir nichts weiter übrig als das, was ich ihm einst gern mit meinen eigenen Lippen mitgeteilt haben würde, jetzt für ihn niederzuschreiben. Ich bin durch 3 verschiedene Gründe zum Schreiben veranlasst. Ich wünsche erstens, die Umstände bekannt zu machen, unter welchen die Vermählung einer englischen Dame meiner Bekanntschaft auf der Insel Madeira stattfand. Zweitens, das wahre Licht auf den kurz darauf erfolgten Tod ihres Gatten auf dem französischen Schiffe La Grâce de Dieu zu werfen, und drittens, meinen Sohn vor einer Gefahr zu warnen, die seiner Herz, einer Gefahr, die sich aus dem Grabe seines Vaters erheben wird, wenn die Erde dessen Asche bedeckt. Die Geschichte der Heirat jener englischen Dame beginnt mit meiner Erlangung des großen Armadale'schen Vermögens und meiner Annahme des unglückseligen Namens Armadale. Ich bin der einzige lebende Sohn des verstorbenen Matthew Wrentmore auf der Insel Barbados. Ich ward auf unserer Besitzung auf jener Insel geboren und verlor meinen Vater, als ich noch ein kleines Kind war. Meine Mutter hegte eine blinde Zärtlichkeit für mich. Sie versagte mir nie etwas und ließ mich tun, was mir beliebte. Meine Kindheit und meine Jünglingsjahre vergingen in Müßiggang und ungehinderter Befriedigung meiner Wünsche unter Leuten, meistens Sklaven und Mischlingen, denen mein Wille Gesetz war. Ich bezweifle, ob in ganz England ein Mann meiner Herkunft und meines Standes zu finden, der so unwissend ist, wie ich es noch in diesem Augenblicke bin. Ich bezweifle, ob es in der ganzen Welt einen jungen Menschen gibt, der sich so vollkommen ungezügelt seinen Leidenschaften hingeben darf, wie dies zu jener Zeit mir gestattet war. Meine Mutter hatte einen romantischen, frauenhaften Widerwillen gegen den einfachen Taufnamen meines Vaters. Ich ward daher nach einem wohlhabenden Vetter meines Vaters, dem verstorbenen Alan Armadale, welcher in unserer Nachbarschaft die größten und ergiebigsten Ländereien besaß und durch Stellvertretung mein Pate zu sein einwilligte, Alan getauft. Mr. Armadale hatte seine Besitzungen in Westindien nie gesehen. Er lebte in England und bekümmerte sich, nachdem er das übliche Patengeschenk für mich geschickt, jahrelang gar nicht um mich. Ich war gerade 21 Jahre alt, als wir zum ersten Mal wieder von Mr. Armadale hörten. Meine Mutter erhielt einen Brief von ihm, in welchem er anfragte, ob ich noch am Leben sei und mich für diesen Fall zum Erben seiner westindischen Besitzungen einsetzte. Dieses Glück ward mir einzig und allein durch die schlechte Aufführung von Mr. Armadales einzigem Sohne zuteil. Der junge Mann hatte sich rettungslos entehrt, hatte die Heimat verlassen und war sofort auf immer von seinem Vater verstoßen worden. Da er keinen anderen männlichen Erben besaß, erinnerte Mr. Armadale sich des Sohnes seines Vetters und seines eigenen Paten und bot mir und meinen Erben seine westindischen Besitzungen an, doch unter der Bedingung, dass ich und meine Erben seinen Namen annehmen. Der Vorschlag ward mit Dank angenommen und es wurden sofort alle gesetzlichen Maßregeln zur Änderung meines Namens in der Kolonie und im Mutterlande getroffen. Die nächste Post brachte Mr. Armadale die Nachricht, dass wir seine Bedingungen eingegangen und mit umgehender Post erhielten wir Nachricht von den Rechtsanwälten. Das Testament war zu meinen Gunsten geändert worden und der Tod meines Wohltäters, der eine Woche darauf erfolgte, machte mich zu dem größten Grundeigentümer und reichsten Manne in Barbados. Dies war das erste Glied in der Kette von Ereignissen. Das zweite folgte 6 Wochen später. Es war zu jener Zeit unter den Comptoiristen auf der Besitzung eine Stelle vakant und ein junger Mann meines Alters, der vor kurzem auf der Insel angelangt war, bewarb sich um dieselbe. Er meldete sich unter dem Namen Fergus Ingleby. Ich ließ mich überall durch meine Impulse leiten und kannte kein anderes Gesetz als das meiner Laune. Ich fasste, so wie ich ihn zum ersten Male sah, eine Vorliebe für den Fremden. Er hatte die Manieren eines Gentleman und besaß die einnehmendsten gesellschaftlichen Eigenschaften, denen ich in meinem an Erfahrungen nicht eben reichen Leben je begegnet war. Als ich erfuhr, dass die geschriebenen Empfehlungen, die er mitbrachte, für unzureichend erklärt worden, legte ich mich ins Mittel und bestand darauf, dass die Stelle ihm gegeben würde. Mein Wille war Gesetz und er erhielt dieselbe. Meine Mutter hegte von Anfang an Abneigung und Misstrauen gegen Ingleby. Als sie entdeckte, dass unsere Bekanntschaft schnell zu vertrauter Freundschaft reifte, dass ich diesem Untergebenen, ich war mein Leben lang fast nur mit Untergebenen umgegangen und fand Gefallen daran, mein vollstes Zutrauen schenkte, machte sie eine Anstrengung nach der anderen, um uns zu trennen. Doch schlugen dieselben alle fehl. Aufs Äußerste getrieben wollte sie ihre letzte Chance versuchen und schlug mir deshalb eine Reise vor, an die ich selbst schon oft gedacht hatte, eine Reise nach England. Ehe sie den Gegenstand zur Sprache brachte, beschloss sie, für diesen Besuch in England ein Interesse in mir zu erwecken, wie ich es bisher noch nie gefühlt hatte. Sie schrieb an einen alten Freund und ehemaligen Verehrer, den verstorbenen Stephen Blanchard zu Thorpe Ambrose in Norfolk, einen Grundeigentümer und Witwer mit einer zahlreichen erwachsenen Familie. Aus späteren Entdeckungen entnahm ich, dass sie ihn an ihre alte Zuneigung zueinander erinnerte, welche, wie ich glaube, durch die beiderseitigen Eltern gestört wurde, und dass sie, als sie Mr. Blanchard bat, ihren Sohn willkommen zu heißen, wenn dieser nach England käme, nach seiner Tochter fragte und so auf eine Heirat anspielte, welche die beiden Familien vereinigen würde, falls die junge Dame und ich einander gefielen. Wir waren nach der Ansicht meiner Mutter in jeder Beziehung ein passendes Paar, und die Erinnerung, die sie von ihrer Mädchenliebe zu Mr. Blanchard bewahrte, ließ ihr die Aussicht einer Verbindung zwischen mir und der Tochter ihres alten Verehrers als die schönste und glücklichste erscheinen, die sich ihrem Auge bieten könnte. Von alledem wusste ich nichts, bis Mr. Blanchards Antwort in Barbados anlangte. Meine Mutter zeigte mir diesen Brief und legte mir die Versuchung, die mich von Fergus Ingleby trennen sollte, offen in den Weg. Mr. Blanchards Brief war von der Insel Madeira datiert. Er war leidend und des Klimas wegen von seinen Ärzten dorthin gesandt worden. Seine Tochter begleitete ihn. Nachdem er seine herzliche Erwiderung aller Hoffnungen und Wünsche meiner Mutter ausgedrückt, schlug er vor, dass ich, falls ich Barbados bald zu verlassen beabsichtigte, ihm auf meiner Reise nach England auf der Insel Madeira einen Besuch abstatten sollte. Falls dies jedoch nicht ausführbar sei, nannte er die Zeit, um die er nach England zurückgekehrt zu sein erwartete, wo ich mich dann eines herzlichen Willkommens in seinem Hause zu Thorpe Ambrose versichert halten sollte. Zum Schlusse entschuldigte er sich deswegen, dass er nicht ausführlicher schriebe, indem er erklärte, dass er sehr an den Augen leide und bereits den ärztlichen Verordnungen ungehorsam gewesen, indem er der Versuchung nachgegeben, mit eigener Hand an seine alte Freundin zu schreiben. Der Brief allein hätte, ungeachtet des gütigen und freundschaftlichen Tons, in dem derselbe gehalten war, wahrscheinlich wenig Eindruck auf mich gemacht. Doch es kam noch etwas mit dem Briefe. Es war ein Miniaturporträt von Miss Blanchard demselben beigelegt. Auf die Rückseite des Bildes hatte der Vater halb scherzend, halb aus Zärtlichkeit folgende Worte geschrieben: »Ich kann nicht, wie gewöhnlich, meine Tochter bitten, meine Augen zu schonen und für mich zu schreiben, ohne sie von ihren Fragen zu unterrichten und in ihrer Bescheidenheit erröten zu machen. Deshalb sende ich sie ohne ihr Vorwissen in Effigie, damit sie für sich selbst spricht. Es ist ein gutes Porträt von einem guten Mädchen. Falls ihr Sohn ihr gefällt und falls er mir gefällt, wovon ich im Voraus überzeugt bin, so dürfen wir es noch erleben, meine gute Freundin, unsere Kinder als das zu sehen, was wir einst selbst zu sein hofften, als Mann und Frau.« Meine Mutter gab mir Bild und Brief. Das Bild frappierte mich augenblicklich, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum, wie nichts der Art mich je zuvor frappiert hatte. Ein schärferer Verstand als der meinige hätte den außerordentlichen Eindruck, den dasselbe auf mich machte, vielleicht meinem damaligen zerrütteten Gemütszustande zugeschrieben oder dem Überdrusse an den gemeinen Vergnügungen, die sich seit einigen Monaten meiner zu bemächtigen angefangen oder dem sich aus diesem Überdrusse ergebenden, unbestimmten Verlangen nach neuen Interessen und frischeren Hoffnungen als noch bisher meinen Geist erfüllt. Ich versuchte keine solche verständige Selbstprüfung. Ich glaubte damals an eine Bestimmung. Ich glaube noch jetzt an eine solche. Es genügte mir zu wissen, und ich wusste es, dass die erste Regung von etwas Besserem als meiner tierischen Natur durch jenes Mädchenantlitz in mir erweckt wurde, das mich aus jenem Bilde anschaute, wie mich bisher noch kein Weib angeschaut hatte. In jenen zärtlichen Augen und in der Hoffnung, jenes sanfte Wesen zu meiner Gattin zu machen, sah ich meine Bestimmung geschrieben. Das Bild, welches auf so seltsame und so unerwartete Weise in meine Hände gelangt, war der stumme Glücksbote, der mich zu warnen, zu ermutigen und emporzurichten gesandt worden, ehe es zu spät sein würde. Ich legte das Bild abends unter mein Kissen, um es am nächsten Morgen immer und immer wieder zu betrachten. Meine am Tage zuvor gefasste Überzeugung blieb dieselbe. Mein Aberglaube, wenn man es so nennen will, zeigte mir unwiderstehlich den Weg, den ich wandeln sollte. Es lag ein Schiff im Hafen, das in 14 Tagen nach England absegeln und bei Madeira anlegen sollte. Auf diesem Schiffe nahm ich einen Platz für die Überfahrt. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 23. September 2023.